1 Live. Infos. Mit Caro Köhler um 7 Uhr. Kohlegegner blockieren Zugstrecke an Tagebau in NRW. Zahl der Waldbrände in Deutschland ist stark gestiegen und das Wetter wird wieder heißer. Antikohleprotest. Im Rheinland haben Klimaschutzaktivisten eine Bahnstrecke für Kohlezüge blockiert. Mit der Aktion am Tagebau Garzweiler demonstrieren sie seit gestern Abend für einen sofortigen Stopp des Kohlestroms. Mehr dazu von Franjo Galunic. Mehrere hundert Braunkohlegegner sitzen verteilt auf 7 Gleisen. 2 Bahnen des Tagebaubetreibers RWE können deshalb nicht weiterfahren. Die Nord-Süd-Bahn ist eine der wichtigsten Verkehrsadern für die Kohleversorgung im Rheinischen Revier. Sie versorgt die Kraftwerke Neurath und Niederaußen mit Kohle. Die Aktivisten wollen bis Sonntag auf den Gleisen bleiben. Ende Gelände hat aber angekündigt, es werde nicht die einzige Aktion im Rheinischen Revier an diesem Wochenende sein. Kriegsgefahr. Die Krise zwischen den USA und dem Iran wird ein Thema für den Sicherheitsrat der UNO. Die USA haben eine Sondersitzung beantragt, die wird wohl am Montag stattfinden. Präsident Trump hatte gestern bestätigt, einen Angriff auf den Iran im letzten Moment gestoppt zu haben. Dafür bekommt er auch in den USA Kritik. Viele Politiker sind zwar erleichtert, dass es nicht zu dem Angriff gekommen ist, sie kritisieren aber, dass Trump es überhaupt so weit hat kommen lassen. Hitzesommer. In Deutschland ist die Zahl der Waldbrände letztes Jahr stark gestiegen. Die Rheinische Post berichtet über Zahlen der Bundesregierung. Demnach hat es 2018 in deutschen Wäldern mehr als 1700 Mal gebrannt, 4-mal häufiger als im Jahr davor. Die Brände zerstörten außerdem fast 6-mal so viel Wald. Fußball-WM. Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen geht es heute um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner beim Spiel in Grenoble in Frankreich ist Nigeria. Die Afrikameisterinnen hatten sich am Donnerstag für das Achtelfinale qualifiziert. Anstoß ist um 17.30 Uhr. 1 Live. Sektorwetter. Das hat heute mehr Sonne dabei als gestern. Die paar Wolken, die durchziehen, haben auch keinen Regen dabei. Dazu schon wieder etwas wärmer. In Bielefeld und Lüdenscheid bis 22 Grad. Herne, Köln und Willig schaffen 25. Auch morgen oft Sonne und dann bis 31 Grad. Und die neue Woche startet mit bis zu 35 Grad. Stauschau. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen gesperrt wegen Brückenarbeiten bis morgen Vormittag. Dann ist die A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heimaterde und Mülheim-Winkhausen wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Ihr könnt über die parallele A42 ausweichen. Und die B54 Lüdenscheid Richtung Siegen ist zwischen Krombach und Kreuztal nach einem LKW-Unfall gesperrt. Eins live. Tag, Freunde, ich bin Sophie Passmann. Man muss in so einen Samstag mit positiven Vibes einsteigen, ist ganz wichtig. Und deswegen fangen wir mit guten Nachrichten an. Die erste gute Nachricht ist, ihr könnt heute Abend Fußball gucken, wenn ihr Lust habt. Die Frauen kämpfen, spielen nämlich darum, ins Viertelfinale einzuziehen. Sprechen wir diese halbe Stunde noch drüber, wie die Chancen so stehen und ob man da vielleicht sich noch viele Halbviertel, Achtel, sowieso Finalspiele vor den Fernseher setzen kann. Und außerdem haben wir so gute Musik diese halbe Stunde. Unter anderem von meiner Lieblingsfrau Billie Eilish. Oh, toll. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Tell you that everything means nothing if I can't have you. I'm in Toronto and I got this view, but I might as well be in a hotel room. Yeah, it doesn't matter cause I'm so consumed, spending all my nights reading texts from you. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? So sorry that my timing's off, but I can't move on if we're still gonna talk. Is it wrong for me to not want half? I want all of you, all the strings attached. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. I have you. I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing, everything means nothing, babe. I'm trying to move on, forget you, but I hold on. Everything means nothing if I can't have you. No, I can't write one song that's not about you. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing if I can't have you? Eins live. It's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. Can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. And right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, 7.10 Uhr am Samstagmorgen. Ihr denkt vielleicht, das ist viel zu früh, um was zu lernen übers Leben. Aber weit gefehlt. Man kann immer was lernen, Leute. 1 Lifehacks von Bastian Bielendorfer. Hey Leute, hier ist das Lehrerkind. Ihr kennt das. Es gibt Jobs, die boosten das Ego mehr als eine SpaceX-Trägerrakete von Elon Musk. Sportlehrer und Hausmeister gehören oft zu der seltsamen Gattung, deren Selbstbild in etwa der Vorstellung entspricht, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Ich hätte es in 3 geschafft. Nur eine Spezies thront über ihnen allen. Der Fahrkartenkontrolleur. Eigentlich oft ein robbenähnliches Wesen in einer faltigen Mehrzweckweste und der Ausstrahlung eines 4 Tage in der Sonne vergessenen Mad-Eagles schwingt er sich ob seiner Stellung auf, Wertes von unwertem Fahrvolk zu scheiden. Hier mein Lifehack, wie ihr zwar den Fahrkartenkontrolleur nicht besiegt, aber auf euer Karma-Konto einzahlt. Nehmt einfach mal Fremde mit. Tut nicht weh und ab 19 Uhr gilt eure Monatskarte oft eh für 2. Warum also nicht, wenn Wilfried in der Plunderjacke gerade dabei ist, einem armen Mittellosen 60 Euro Strafe aufzubrummen, einfach mal reinrufen, der fährt bei mir mit. Ihr werdet überrascht sein. Helfen tut gut. Ihr wisst ja, am Ende wird eh immer alles gut. Nur davor ist oft echt scheiße. 1 Lifehacks von Bastian Bielendorfer. Alle Folgen auf 1live.de. Oh, child, will you ever get by? Will you listen to things I say? Will you know the difference from your wrong or right? Will you learn it along the way? Si sientes que te falla. Los pies al caminar, volverás de nuevo a levantarte, o en el suelo te quedarás. And I know that I can't pretend that I haven't had my regret, from the memories that I've kept to the history I forget. Entiende que en la vida das un paso a la vez. Oh, child, just do what you love, 'cause you won't get this life again. Personal, ya sabrás en quién creer. Oh, child, maybe you could find love with a husband or a wife. If you're happy when the road is getting rough, I'll be happy there by your side. And I know that I can't pretend that I haven't had my regret, from the memories that I kept to the history I forget. Entiende que en la vida das un beso a la vez. Oh, child, just do what you love, 'cause you won't get this life again. No, you won't get this life again. Life. Yeah. me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have. Trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Überhaupt kein Fan davon, die Fußball-WM der Männer mit der Frauen zu vergleichen, weil ich finde, jeder hat seine Vorteile, während die Männer-Fußball-WM natürlich quasi ganz Deutschland auf den Kopf stellt, ist die Frauen-Fußball-WM entspannter, man kann immer noch in die Innenstädte, man hat nicht überall eine Leinwand aufgestellt, es gibt nicht überall Public Viewing und trotzdem kann man eigentlich fast jeden Abend Spitzenfußball gucken. Heute Abend zum Beispiel 17.30 Uhr, da sind unsere Damen im Achtelfinale gegen Nigeria. Bisher läuft es sehr, sehr gut. Es gab nämlich in der Vorrunde schon die große Hoffnung für die deutschen Damen, als Gruppenerste ins Achtelfinale einzusteigen. Denn als sie das geschafft haben, war klar, sie müssen im Achtelfinale auf keinen Fall gegen die Vereinigten Staaten antreten. Die sind ja Titelverteidigerinnen und natürlich so eine Art Geheimtipp oder vielleicht auch nicht Geheimtipp auf den Titel. Das heißt, das haben sie schon mal weggebügelt, mussten nicht im Achtelfinale gegen einen der Topfavoriten ran. Vielleicht begegnen Deutschland und die Vereinigten Staaten sich ja dann im Finale. So schlecht schlagen die Deutschen sich, da haben sie mir gar nicht bisher ohne Gegentor. Jetzt erstmal Achtelfinale hinter sich bringen und heute Abend ganz ohne Public Viewing Stress und volle Fanmeilen einfach entspannt ein bisschen Fußball gucken. Elfer, Fußball in 1 Live. 1 Live. There's a million ways to go. Live. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You'll find another and you'll be just fine. Past like time, and they can't steal love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. Die größten DJs der Welt. Are you having a good time? Let me see your fucking hands up. Und der berühmteste Berufsschüler aus Hürth. Guten Tag, mein Name heißt Dennis. An einem Wochenende vereint. 1 Live präsentiert Haruka Wild 2019, 19. bis 21. Juli, Airport Beze. Martin Solveig, The Chainsmokers, Steve Aoki, Lost Frequency, Robin Schulz und die 1 Live Comedy Session mit Dennis. Haruka Wild, ey, was für ein Name. Haruka Wild 2019. Gibt's da auch Choreo? Alle Infos auf 1live.de. 1 Live. 1 Live Infos. Mit Caro Köhler um 7.30 Uhr. Anti-Kohle-Aktivisten planen weitere Aktionen in NRW. Tirol sperrt Landstraßen für den Touri-Verkehr und das Wetter mehr Sonne und wärmer. Klimaschutzprotest. Aktivisten blockieren seit gestern Abend eine wichtige Kohletransportstrecke im Rheinischen Revier. Die Polizei hat bisher nicht eingegriffen. Die Aktivisten haben neue Aktionen angekündigt. Mehr dazu von Thomas Wenkert. Heute wird sich konzentriert um den Tagebau Garzweiler 2 bei Erkelenz. Mehrere Aktionen sind geplant. Die Bewegung Fridays for Future und auch das Aktionsbündnis Alle Dörfer bleiben will nahe der Ortschaft Kallenberg eine Menschenkette bilden. Der Ort soll ja dem heranrückenden Tagebau weichen. Das Aktionsbündnis Ende Gelände will weitere Blockaden und Besetzungen im Rheinischen Revier erreichen. Auch Aktivisten von Fridays for Future wollen sich den Protesten im Braunkohlerevier anschließen. Eine Sprecherin der Schüler kritisiert den Tagebaubetreiber RWE. Wir stehen neben der größten CO2-Quelle Europas und zeigen ganz klar auch auf RWE, die sich an der Klimakrise dumm und dusselig verdienen, und fordern die Regierung auf, jetzt endlich zu handeln. Fridays for Future hatte gestern in Aachen tausende Demonstranten für mehr Klimaschutz auf die Straße gebracht. Die Organisatoren sprechen von 40.000 Teilnehmern ihrer größten Demo in Deutschland. Fahrverbote.

into you, into you. Eins live. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. We live and die by pretty lies. You know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left. Smoking, we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Mm-hmm. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken. Nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record, spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you. Nothing gonna save us now. Der Klimawandel ist real. Das wissen wir nicht erst seit Fridays for Future. Das wissen wir eigentlich schon eine ganz schön lange Zeit. Es gibt immer wieder Fotos von schmelzenden Polarkappen, von abgemagerten Eisbären, die irgendwie versuchen, auf einer Eisscholle was zu essen zu finden. Jetzt gab es aber Fotos diese Woche, die rumgegangen sind. Die waren noch viel trauriger und haben noch mehr gezeigt, wie sehr das Klima sich verändert. Ein großer weißer Eisbär mit dreckigen Pfoten. Und zwar nicht irgendwo zwischen Eisschollen, sondern in einer sibirischen Stadt in Norilsk. Und der hat da offensichtlich nach Essen gesucht und mit der Nase Steine hin und her geschoben, weil er Hunger hatte. Zuerst wurde spekuliert, dass dieser Bär wirklich mehrere hundert Kilometer gelaufen sein muss, weil das Nordpolarmeer mehrere hundert Kilometer von dieser Stadt entfernt ist. Stefan Lag ist unser Korrespondent in Moskau. Es gibt aber jetzt eine zweite Theorie für den Eisbär mitten in der City. Es gibt eine andere Version, verbreitet von der Siberian Times, und die besagt, dass dieser Eisbär womöglich aus einem privaten Bestand kommen könnte. Also, dass sich jemand vielleicht mal einen kleinen Eisbär geholt hat, den als Haustier gehalten hat und der dann ausgebrochen ist oder freigelassen wurde. Als Indizien dafür heißt es, sei einmal das Fell zu nehmen, was sehr, sehr sauber sei. Das sei eigentlich ungewöhnlich bei einem Eisbären, der schon mehrere Wochen im Müll nach Nahrung wühlt. Und die zweite These, die aufgestellt wird, dass es dann eigentlich doch eher die Eisbärenmännchen sind, die so lange Strecken dann in Kauf nehmen, um irgendwo Nahrung zu finden, weil ja, das aufgrund des Klimawandels und der Eisschmelze vor Ort immer schwieriger wird. Und der Eisbär in der Stadt, das war jetzt eben ein Weibchen. Jetzt sind Eisbären zwar irgendwie auch süß und das Bild ist aufregend und auch erschreckend gleichzeitig, aber auch nicht ganz ungefährlich, so ein Eisbär in der Stadt, ne? Es gab viele Leute, die Fotos von ihm gemacht haben, sogar versucht haben, Selfies von ihm zu machen. Das ist wirklich nicht ratsam. Es gibt andere Gegenden, wo man mit Eisbären lebt, zum Beispiel Spitzbergen. Und da wird einem geraten, immer eine Waffe dabei zu haben, um sich verteidigen zu können, notfalls. Also es sind wirklich für Menschen auch gefährliche Tiere. Jetzt haben sie ihn gefangen und was passiert mit ihm? Man hat festgestellt, dass dieser Eisbär krank ist, wahrscheinlich ja durch auch diese schlechten Dinge, die er da gefressen hat. Und jetzt kommt er erstmal in ein Zoo in Krasnojarsk, soll dort aufgepäppelt werden und dann anschließend, wenn es ihm wieder gut geht, in seiner natürlichen Umgebung ausgesetzt werden. Jetzt ist der Klimawandel schon da. Eisbären werden in Zukunft auch noch Hunger haben weiter. Wird das jetzt öfter in Russland passieren, dass Eisbären irgendwie durch Städte wandern und im Müll nach was zu essen wühlen? Also zum einen muss man sagen, Russland ist riesig und diese Regionen, die davon betroffen sind, das sind dann tatsächlich auch die arktischen Regionen in unmittelbarer Nähe des Nordpolarmeers. Es gab im Februar dieses Jahres schon einen Fall auf der Doppelinsel Novaya Zemlya, die liegt also auch oben nördlich im arktischen Meer und auf dieser Doppelinsel gibt es ein paar Siedlungen. Da hat man dann schon Angst gehabt, weil im Februar 50 Eisbären dort unterwegs gewesen sind, die eben auch in Siedlungen nach Nahrung gesucht haben und das ist natürlich für die Bewohner dort keine besonders angenehme Geschichte. In einer russischen Stadt wurde ein Eisbär entdeckt, der im Müll nach was zu essen gesucht hat. Mittlerweile wird vermutet, dass er nicht vom Polarmeer runtergewandert ist, sondern in der Stadt kam. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. Under the carpet, I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't? This gut feeling I'm trying to get off me as I hope we find a missing pieces and just we could have sweep it under the car. 1 Live. Got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Die große, die tolle, die fantastische Beyoncé hier in 1 Live. Es ist gar nicht, in der Theorie ist es gar nicht so knifflig, einen erfolgreichen Sommerhit zu produzieren. Man braucht vor allem einen leicht melancholischen, aber trotzdem guten Beat, der so gut ist, dass man selbst am Baggersee mit engen, unvorteilhaften Badeklamotten dazu tanzen möchte. Und am besten ein Refrain oder eine Line, die wirklich jeder mitsingen kann, auch mit 3 Bier im Bauch in der leichten Sonne getrunken, weil der Text so einfach ist, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als den ganzen Sommer den im Kopf zu haben. Medusa und die Good Boys haben alles geschafft, was man dazu braucht. Peace of Your Heart heißt der Song und hat einen guten Beat, ist leicht melancholisch und der Refrain besteht vor allem aus da, da, da, da, da. Das kriegt wirklich jeder hin diesen Sommer. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart. A piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down, down, down. Reklame. Ich sag ja immer, teurer ist besser. Kann man machen, muss man aber nicht. Geh einfach zu Lidl, da gibt es große Qualität zum kleinen Preis. Frische Galia-Melonen, das Stück 33% billiger für nur 99 Cent. Oder frische kernarme Wassermelone, das Kilo 30% billiger für nur 69 Cent. Wochenendlich bei Lidl. Ab in die Lidl. Lidl lohnt sich. Schatz, ich mach 3 Kreuze, wenn ich irgendwann aufhören kann zu arbeiten. Mach doch 6 und wir hören beide auf. Lotto 6 aus 49. Deine 6 Kreuze zum Glück. Heute im Lotto-Jackpot und 24 Millionen Euro. Hol dir jetzt die 24 Millionen bei Westlotto. Teilnahme ab 18. Gewinnchance 1 zu 140 Millionen. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos in Ihrer Westlotto-Annahmestelle. 5 Jahre Payback bei Rewe. Sichern Sie sich zum Jubiläum den Rewe-Bonus-Coupon. Jetzt am Rewe-Service-Punkt freischalten, bei jedem Einkauf Payback-Karte zeigen und monatlich bis zu 20-fach punkten. Rewe, dein Markt. Hallo an alle Spaßvögel da draußen. Ich melde mich heute über Radio. Am Telefon werde ich wegen meiner Stimme ja nicht mehr ernst genommen. Mir reicht's. Wenn ich eine Pizza bestelle, bestätigt man meine Bestellung mit einem freudigen Yippie-Aye-Schweinebacke. Sogar mein Arzt macht einen auf Komiker. Beim kleinsten Schnupfen kommt der mir mit, Sie sterben, aber langsam. Ach, und wenn mich noch einmal jemand fragt, warum es keine 20% auf Tiernahrung gibt, dann ist hier aber mal Armageddon. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und wenn auch Sie hier Ihren Spot hören möchten, informieren Sie sich einfach online unter meinersterradiospot.de. Die volle Grillvielfalt zum Aldi-Preis. Dieses Wochenende Hähnchenschenkel gewürzt. Die XXL 2-Kilo-Packung zum Aldi-Preis von 4,59 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Was macht Krombacher Radler zu Deutschlands beliebtestem Radler? Seine Frische, seine Spritzigkeit und natürlich sein Geschmack. Krombacher Radler mit Original Krombacher Pilz und spritziger Zitronenlimonade. Auch als Krombacher Radler alkoholfrei. Genießen Sie es. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Salakis Schafkäse. Die Packung für nur 1,55 Euro. Und Avocado Klasse 1. Das 500 Gramm Netz für nur 1,39 Euro. Framstags günstig für alle. Erstmal zu Penny. Gehasst, geteilt, geschossen. Die tödlichen Folgen rechter Hetze. Jetzt im Spiegel. Braune Schläfer. Der neue Terror von rechts. Der Spiegel. Die Samstagskracher bei Netto Markendiscount. Zeit zum Grillen! Frische Hähnchengrillplatte. Leckere Keulen und Flügel. Die 800-Gramm-Packung für 2,60 Euro? Nee, für nur 1,99 Euro. Dann geh doch zu Netto! So, Kinder. Also, die Menschen sind ja schon seit Ewigkeiten Jäger und Sammler. Wer kann mir denn sagen, was das bedeutet? Ja, Linda? Die Sammler sammeln Pflanzen. Richtig. Und die Jäger? Jonas? Die jagen die Kandidaten. Die Jäger sind wieder zurück mit 9 Folgen. Gefragt, gejagt. Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Willkommen bei der Rewe-Preisverleihung. Der heutige Sensationspreis geht an Schäber Katzennahrung. Die 85 Gramm Beutel oder Schale für nur 33 Cent. Und der Knallerpreis geht an Lea Damer Käsescheiben, verschiedene Sorten. Die 140 Gramm Packung für nur 99 Cent. Rewe, dein Markt. Necesitas porque siempre dice eso mi amor. Always on the round, girl, trying to see the good thing. Why you always say that you never done wrong? Why you never hold me? Tell me that you love me. Why you always say that you never let go? I never go back, no, no, no. I never go. I never go back. I never go back, no, no, no. I never go. I never go back. Go back.